Amalia Iwanowna wurde krebsrot und kreischte, dass vielleicht Katharina Iwanowna keinen Vater gehabt habe, dass sie aber einen Vater aus Berlin gehabt und er einen langen Rock getragen und immer pff, pff gemacht habe. Katharina Iwanowna erwiderte sofort mit Verachtung, dass ihre Herkunft allen bekannt sei und dass es ja in diesem Ehrendiplom in Druckschrift dastehe, dass ihr Vater Oberst war, dass aber der Vater von Amalia Iwanowna, wenn sie überhaupt einen Vater gehabt habe, sicher ein Petersburger Finne gewesen sein werde und hier Milch verkauft habe. Am wahrscheinlichsten aber sei, dass sie gar keinen Vater gehabt habe, weil es ja bis jetzt noch nicht festzustellen sei, wie der Vatername von Amalia Iwanowna laute, ob Iwanowna oder Ludwigowna. Da geriet Amalia Iwanowna ganz außer sich, schlug mit der Faust auf den Tisch, fing an zu kreischen, dass sie Amalia Iwanowna und nicht Ludwigowna heiße, dass der Name ihres Vaters Johann sei und dass er Bürgermeister war und dass der Vater von Katharina Iwanowna niemals Bürgermeister gewesen sei. Katharina Iwanowna erhob sich von ihrem Stuhl und bemerkte streng, scheinbar mit ruhiger Stimme, obwohl sie ganz bleich war und ihre Brust sich mühsam hob und senkte, dass, wenn sie noch einmal wagte, ihren dreckigen Vater mit meinem Papa in einem Atem zu nennen, sie ihre Haube vom Kopf herunterreißen und mit den Füßen zertreten werde. Als Amalia Iwanowna das hörte, begann sie im Zimmer herumzulaufen und aus allen Kräften zu schreien, dass sie die Wirtin sei und dass Katharina Iwanowna sofort das Zimmer räumen solle. Dann raffte sie die silbernen Löffel vom Tisch zusammen. Es erhob sich ein Lärm und Getöse. Die Kinder weinten. Sonja eilte zu Katharina Iwanowna, um sie zurückzuhalten. Als aber Amalia Iwanowna etwas von Sittenkontrolle schrie, stieß Katharina Iwanowna Sonja von sich, stürzte auf Amalia Iwanowna zu, um ihre Drohung bezüglich der Haube sofort wahrzumachen. In diesem Augenblick öffnete sich die Tür und auf der Schwelle erschien Pjotr Petrowitsch Luschin. Er blieb stehen und warf einen strengen und aufmerksamen Blick auf die ganze Gesellschaft. Katharina Iwanowna stürzte auf ihn zu. »Pjotr Petrowitsch«, rief sie, »schützen Sie mich. Sagen Sie dieser dummen Kreatur, dass sie eine gebildete Dame im Unglück nicht in dieser Weise behandeln darf, dass es ein Gericht gibt. Ich werde zum Generalgouverneur gehen. Sie wird zur Verantwortung gezogen werden. Denken Sie an die Gastfreundschaft, die mein Vater Ihnen erwiesen hat.« Und beschützen Sie die Waisen.